Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. In der ägyptischen Wüste war es an der Wende zum 4. Jahrhundert alles andere als einsam. Zu Tausenden zogen Männer und Frauen aus den nahegelegenen Städten hinaus in die weiten sandigen Ebenen. Christen sind es gewesen, die der antiken Zivilisation mit ihrem dekadenten Lebensgenuss und ihrer blasierten Skepsis überdrüssig geworden waren. Diese Wüstenväter und Wüstenmütter, wie man sie nennt, führten ein hartes Asketenleben in kleinen Gemeinschaften oder auch ganz allein in einer Felsenhöhle hausend. Sie machten Erfahrungen, von denen sich noch immer eine Menge lernen lässt. Die Stille suchen, sparsam mit Worten umgehen, Gott in den eigenen Abgründen finden, sich selbst aushalten lernen, schwach, gebrochen, verwundbar, voller Narben und Verzweiflung. Wer sich von der Wüste verwandeln lässt, gewinnt eine Gelassenheit, die vor nichts in der Welt mehr Angst hat und begegnet einem lebendigen, befreienden Gott. Die Mönche von heute leben in Großstädten oder in dörflichen Zentren. Von der Wüste lassen sie sich trotzdem faszinieren, wie Anselm Grün aus Münster-Schwarzach. Im 4. Jahrhundert gab es eine große Verbindung der Menschen untereinander. Die Sippe war wie so ein Clan, der alles zusammengehalten hat. Und da war es ein Bedürfnis vieler Menschen auszusteigen, einmal den eigenen inneren Weg zu gehen. Das war der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt war, sie wollten Gott suchen. Sie haben sich nicht zufrieden gegeben mit der bürgerlich werdenden Religiosität, die damals entstanden ist. Sie wollten Gott erfahren und wollten sich selber erfahren. Und ich denke, das fasziniert uns heute auch, dass Menschen den Mut hatten, den eigenen Weg zu gehen, sich nicht eben nur nach den Weisungen anderer zu richten, sondern sich selbst auf neue Weise zu erfahren und Gott zu erfahren. Uralte Legenden lassen ahnen, was damals in Ägypten, Syrien, Palästina Aufregendes geschah. Da wird von einem 20-jährigen Ägypter erzählt, der um das Jahr 270 eine tiefe persönliche Krise durchmachte. Seine Eltern, vornehme, wohlhabende Leute, die aber als Angehörige der kleinen christlichen Minderheit sehr zurückgezogen lebten, waren kurz nacheinander gestorben. Nun suchte ihr Sohn in einer Kirche Trost. Fasziniert hörte der junge Mann, Antonios hieß er, was Jesus von Nazareth zu einem anderen reichen Jüngling gesagt hatte. Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Antonios, so erzählt die Legende, war wie vom Donner gerührt. Plötzlich sah er am Horizont einen neuen Lebenssinn. Bald darauf verschenkte er seinen Grundbesitz, verkaufte seine Habe, legte einen Teil des Geldes umsichtig als Mitgift für seine jüngere Schwester an und begann eine neue Existenz als einfacher Arbeiter in der Nähe seines Heimatdorfes. Nicht lange und er stieg völlig aus seinen bisherigen Bindungen aus. Antonius zog sich in die libysche Wüste zurück, wo er in völliger Isolation in einer Felsengrabkammer lebte. Monate, Jahre, Jahrzehnte lang. Und all die endlosen Tage und Nächte, kein Mensch, kein Freund, kein Gesprächspartner, nur die eigene Seele mit ihren Ängsten und Abgründen, ihren Sehnsüchten und Visionen. In der Legende steht dafür das Bild von den Dämonen, mit denen Antonios schreckliche Kämpfe auszufechten hatte. Dennoch scheint er kein neurotischer, menschenfeindlicher Kauz geworden zu sein. Denn was geschah, als eine teils neugierige, teils nach geistlichem Zuspruch hungernde Menge gewaltsam in die Behausung des Eremiten eindrang? Sein Biograf Athanasios berichtet: Weder war er aus Gram missmutig geworden, noch vor Freude ausgelassen. Er war vielmehr ganz Ebenmaß und natürlich in seinem Verhalten. Viele von den Anwesenden, die ein körperliches Leiden hatten, heilte der Herr durch ihn und andere befreite er von Dämonen. Er verlieh unserem Antonios auch die Freundlichkeit der Rede, und so tröstete er viele Trauernde. Andere, die im Streit miteinander lagen, versöhnte er, sodass sie Freunde wurden. Antonios wurde zu einem hochberühmten Heiligen. Stern der Wüste nannte man ihn. Noch im Mittelalter beriefen sich zahllose Antonius-Bruderschaften in ihrem Dienst an Kranken und Armen auf den gutherzigen Einsiedler. Die abenteuerliche Lebensgeschichte des Antonius ist kein Einzelfall. In Scharen zogen sie in die Einöde, die radikalen Christen aus den Städten und Dörfern, vor allem als das Christentum im Jahr 313 Staatsreligion im Römischen Reich geworden war. Plötzlich galt es als schick und karrierefördernd, Christ zu sein. Da glaubten viele, den ernsten Anspruch des Evangeliums nur noch retten zu können, indem sie diese verlogene Gesellschaft verließen und buchstäblich in die Wüste gingen. Bald hatte sich die merkwürdige Wanderungsbewegung über Palästina und Syrien bis ins Abendland ausgebreitet. Die Wüstenväter und Mütter, Abbas bzw. Amma heißen sie in den alten Überlieferungen, füllten ihre Zeit mit Beten, Meditieren, Fasten, aber auch mit bescheidenem Ackerbau und einfacher Handarbeit. Sie flochten Seile, Matten und Körbe aus Schilf, um sich ihren kargen Lebensunterhalt zu verdienen. Viele blieben als Eremiten ganz für sich allein. Andere fanden sich zu kleinen Einsiedlerkolonien zusammen oder gründeten Häuser für das gemeinsame Leben, die ersten Klöster. Manchmal waren das richtige kleine Städte, wie der von Pachomius dem Großen Mitte des 4. Jahrhunderts nördlich von Theben gegründete Klosterverband. 10 Männer- und 2 Frauenklöster, jeweils aus mehreren Häusern für 30 bis 40 Mönche oder Nonnen bestehend. Theodosios baute bei Bethlehem ein großes Kloster auf mit einem Hospiz für physisch und psychisch Kranke. Wobei es von Anfang an auch die Wüstenmütter gab, die Vorläuferinnen der späteren Nonnen, kann man wohl sagen, die Rebellinnen und Aussteigerinnen, die in den Städten zum Teil schon in kirchlich anerkannten Asketerien und Paternones, Häusern für Asketinnen und Jungfrauen, gelebt hatten und jetzt nicht ohne Tollkühnheit eben in die Wüste gingen. Pachomius der Große übergab das erste von ihm gegründete Klösterchen nach kurzer Zeit seiner Schwester Maria zur Leitung. In Nordafrika führte die Schwester des heiligen Augustinus, die Witwe Perpetua, eine Frauengemeinschaft. Die heilige Paula von Rom, eine Vertraute des Kirchenvaters Hieronymus, gründete in Bethlehem 2 Klöster. Eines für Frauen, eines für Männer. Aber es waren nicht nur Witwen oder alte Jungfern, die sich für das harte Asketenleben entschieden. Die berühmte Schauspielerin Pelagia riss als Mönch verkleidet aus Antiochia aus und ließ sich als Büßerin im Heiligen Land nieder. Zu den prominentesten dieser Wüstenmütter, wie Synkletika, Theodora, Sarah, pilgerten Eremiten und Theologen, um sich Rat zu holen. Die Einsamkeit der Wüstenleute wurde nämlich immer wieder durchbrochen von Hilfesuchenden. Die Ratschläge, die sie mit nach Hause nahmen, waren meist denkbar knapp und schlicht, aber sensibel und lebensklug. Die erhaltenen Spruchsammlungen, etwa die auf das 4. und 5. Jahrhundert zurückgehenden Apophthegmata Patrum, lassen die frühchristlichen Mönchsväter beinahe als Vorläufer moderner Therapeuten erscheinen. So sieht es auch Pater Anselm Grün, dessen zahllose Bücher man unter der Rubrik Lebenshilfe findet. Es kommt immer auf die Brille an, mit denen man diese alten Geschichten liest. Dämonen sind eben keine gruseligen Tiere, sondern in der Psychologie würde man sagen, das sind aus dem Unbewussten aufsteigende Gefährdungen des Menschen. Und die Mönche haben die Dämonen mit Namen genannt. Das ist ja heute durchaus eine psychologische Methode, dass wir das, was uns anficht, was uns gefährdet, beim Namen nennen. Indem ich es beim Namen nenne, kann ich damit umgehen, ist es nicht mehr so abstrakt. Und die Mönche haben sich sehr radikal wiedergefunden. Neben dieser Härte ist ganz viel Menschlichkeit und Weisheit da. Und ich denke, das ist wichtig. Evagrius Ponticus sagt, die Sanftmut ist ein Kriterium, ob einer spirituell ist oder nicht. Wenn einer nur hart geworden ist und über andere hart urteilt, dann ist es kein geistlicher Mensch. Das deutsche Wort Sanftmut kommt ja von sammeln. Also jemand, der Mut hat, alles in sich zu sammeln und nichts abzuschneiden, sondern die ganze Wirklichkeit wahrzunehmen und Gott hinzuhalten. Die ganze Wirklichkeit vor Gott bringen, in Einsamkeit, Schweigen, Gebet. Es sind die zentralen Themen des Klosterlebens, das heutige Christen zunehmend als Kraftquelle ihrer Existenz mitten in der Welt wiederentdecken. Für die Wüstenväter bedeutete ein solcher Rückzug mehr als ungestörtes Privatleben, mehr als die Muße, den eigenen Gedanken nachhängen zu können. Ihre Einsamkeit ist höchst produktiv und auf ein Ziel gerichtet, Selbsterkenntnis. Sie gehen in die Wüste, um sich verwandeln zu lassen, um neue Maßstäbe zu gewinnen. Sie lassen alle Sicherheiten fahren. Sie verzichten auf die gewohnten Lebenskonstrukte, um sich der Konfrontation mit dem nackten, eigenen Ich auszusetzen. Das kann ein grausamer Prozess sein. Die alten Legenden und die Bilder mittelalterlicher Maler illustrieren diesen inneren Konflikt mit den grässlichen Dämonen, die auf den Menschen eindringen. Symbole für all die Traumata und Ängste, die ihn übergroß bedrängen, wenn er mit sich allein ist. Wie hält man das aus, sozusagen nackt vor Gott zu stehen, auf all die Masken und kleinen Lügen zu verzichten, die im normalen Leben Sicherheit geben? Ich halte den Verzicht auf Lebenslügen nur aus, wenn ich mich im Tiefsten angenommen fühle und geliebt fühle, weil sonst wäre es ein Masochismus, dass ich einfach nur hart mit mir umgehe. Ich kann mich nur liebevoll anschauen und weiß, dass es nichts gibt in mir, was nicht angenommen ist. Der Lohn solcher Schmerzen ist eine souveräne Gelassenheit. Der Altvater Elias, Altväter nennen die Spruchsammlungen in zärtlichem Respekt die weisen Mönche in der Wüste, der Altvater Elias erzählt von einem Greis, der von einem scheußlichen Dämon verhöhnt und gequält wird, bis er endlich verzweifelt nach Christus schreit. Auf der Stelle floh der Dämon. Da begann der Greis zu weinen. Der Herr aber sprach zu ihm: Warum weinst du? Der Greis antwortete: Weil sie es wagen, gegen den Menschen Gewalt zu brauchen. Er aber erklärte ihm: Du bist nachlässig gewesen. Als du nämlich nach mir suchtest, da ließ ich mich finden. Welche Überraschung! Mitten in den Abgründen einer aufgewühlten Seele wartet ein befreiender Gott. Und nicht minder verblüffend, Einsamkeit bedeutet hier nicht Weltflucht, sondern ganz im Gegenteil die neu gewonnene Fähigkeit zur liebevollen Solidarität, zum barmherzigen Umgang miteinander. Ein Bruder fragte den Altvater Matoe: Was soll ich tun? Ich beurteile die Menschen in jedem guten Werk und tadle sie. Der Greis antwortete ihm: Wenn du dich nicht beherrschen kannst, dann fliehe in die Einsamkeit. Wer mit den Brüdern zusammen wohnt, der darf nicht viereckig sein, sondern muss rund sein, damit er sich allen zuwenden kann. So erschüttert waren sie von der Erkenntnis der eigenen Schwäche, die Wüstenväter, dass sie den Mitmenschen gar nicht mehr anders begegnen konnten als mit großer Milde. Ein Meister solch verstehender Güte muss der Altvater Päumen gewesen sein. Einige von den Alten kamen zu Päumen und sagten zu ihm: Wenn wir beim Gottesdienst Brüder einnicken sehen, willst du, dass wir sie mit einem Rippenstoß wecken? Er erwiderte: Wenn ich meinen Bruder einnicken sehe, dann lege ich seinen Kopf auf meine Knie und lasse ihn ruhen. In einem Wüstenkloster hatte man eine Verfehlung entdeckt und man holte den berühmten Altvater Moses, der den Übeltäter richten sollte. Moses nahm einen durchlöcherten Korb, füllte ihn mit Sand und nahm ihn auf die Schulter. Die Brüder gingen ihm entgegen und sagten zu ihm: Was ist das, Vater? Da sagte der Greis zu ihnen: Das sind meine Sünden. Hinter mir rinnen sie heraus, und ich sehe sie nicht. Und nun bin ich heute gekommen, um fremde Sünden zu richten. Als sie das hörten, sagten sie nichts mehr zu jenem, sondern verziehen ihm. Schöne Geschichten. Aber wo gibt es heute noch richtige Wüsten? Und wer will heute schon auswandern? Ob es andersherum auch geht? Ob es möglich ist, die Wüste zu uns zu holen? Wüste hat ja verschiedene Aspekte. Es gibt die Wüste der Großstädte, die Anonymität, das ist so eine Wüste. Aber wir sprechen heute ja von Wüstentag und dann ist die Wüste was Positives. Ein Tag, wo ich nichts tue, wo ich nicht belegt bin mit irgendwelchen Aktivitäten, sondern wo ich mal für mich einen Wandertag mache. Oder die Wüste kann mein Zimmer sein, dass ich mal den ganzen Tag im Zimmer bleibe und nicht nach außen gehe, nicht Fernsehen, nicht Radio, nicht telefoniere, sondern einfach mal bei mir bin. Wir brauchen solche Wüstenzeiten, damit wir mit der inneren Quelle in uns in Berührung kommen, damit sich auch in uns das Trübe wieder klärt. Sparsam mit Worten umgehen. Nicht alles und jedes zwanghaft mitteilen müssen. hilfreiche Rede vom leeren Geschwätz trennen, mit Worten aufbauen statt zerstören, ermuntern statt kränken, freimachen statt vereinnahmen. Die fruchtbare Wüste des Schweigens in uns schaffen, wie die kluge Geschichte vom Altvater Makarios empfiehlt. Makarios sagte zu den Brüdern in der Wüste Sketis, als er aus der Kirche kam: Flieht, Brüder. Da fragte ihn ein alter Mönch: Wo sollen wir denn anders hinfliehen als in die Wüste? Er aber legte seinen Finger auf den Mund und sprach: Das sollt ihr fliehen. Und er ging in seine Zelle, verschloss die Tür und setzte sich nieder. Wobei auch hier wie überall die Versuchung zur Selbstgerechtigkeit lauert. Verlockend, die Menschen in Könner und Versager aufzuteilen, in Schweiger und Geschwätzige. Wieder ist es Altvater Päumen, der zur Vorsicht mahnt. Da ist ein Mensch, der scheint zu schweigen, aber sein Herz verurteilt andere. Ein solcher redet in Wirklichkeit ununterbrochen. Und da ist ein anderer, der redet von der Frühe bis zum Abend, und doch bewahrt er das Schweigen, das heißt, er redet nichts Unnützes. Wenn man in die Wüste geht, dann sind zwei Haltungen wichtig. Eine, dass man nicht bewertet, sondern es darf alles sein, dass man sich vor nichts wundert, es darf sein, wie es ist. Und das Zweite ist, dass man sich nicht über andere stellt. Das ist auch die Gefahr, dass manche aus der Wüste was Interessantes machen. Ich gehe jetzt in die Wüste, das ist jetzt der Trend, und fühle mich dann besser als die anderen. Und da gibt es eine schöne Mönchsgeschichte, wo einer sagt: Wenn du in die Wüste gehst, stell dir vor, du bist ein bissiger Hund, der an die Leine genommen wird, damit er nicht andere beißt. Einsamkeit, Schweigen, Beten. Das dritte Gesetz der Wüste gibt den beiden anderen erst ihre Tiefendimension. Beten macht die Einsamkeit zum Alleinsein mit Gott. Beten macht das Schweigen zum Hören. Und Beten hilft, die Konflikte zu bewältigen, die mit der Einsamkeit und der Übung des Schweigens notwendig verbunden sind, wie schon Amma Theodora wusste. Wisse, wenn der Vorsatz auf die Herzensruhe gerichtet ist, dann kommt sofort der Böse und beschwert die Seele in Unmut, in Kleinmut und Gedanken, und er bricht die Kraft der Seele und des Leibes. Aber wenn wir wachsam sind, dann löst sich das alles auf. Wachsam sein, auf das eigene Innere hören, sich der eigenen Ziele, Motive und Sehnsüchte bewusst werden. Vor Gott gibt es keine Maske mehr. Das Hören auf Gott, das Verweilen in seiner Nähe desillusioniert. Aber es befreit auch. Es verwandelt die Persönlichkeit, schmilzt das Innere des Menschen in einem aufregenden, bisweilen schmerzlichen Prozess um. Dieser Prozess vollzieht sich weniger im Kopf oder im Gefühl, sondern im Herzen. Makarios der Große besteht darauf: Die Hauptaufgabe des Athleten, das heißt des Mönches, ist es, in sein Herz einzutreten. Wobei man wissen muss, dass das Herz nach antiker Tradition das Zentrum der menschlichen Person ist, die Quelle all seiner Kräfte, der emotionalen wie der intellektuellen. Mit dem Herzen beten bedeutet dann einfach, der ganze Mensch betet, mit Kopf und Gefühl, mit Verstand und Sehnsucht. Anselm Grün hat den Begriff einer Spiritualität von unten geprägt. In meiner Erziehung und der Erziehung vieler Menschen hat Spiritualität geheißen, irgendwelche Ideale zu verwirklichen, Ideale, die wir von der Bibel kennen, von den heiligen Geschichten. Und die Gefahr ist, wenn wir uns mit Idealen identifizieren, dass wir die eigene Wirklichkeit überspringen. Und das führt dann so zur Zweigleisigkeit, dass man hohe Ideale hat, aber die Realität ist anders. Spiritualität von unten, so wie die Mönche sie sehen, heißt, dass Gott nicht nur in der Bibel, nicht nur in der Liturgie und nicht nur durch die Kirche zu mir spricht, sondern dass Gott in meinem eigenen Herzen spricht durch meine Gedanken und Gefühle, durch meine Träume, durch meinen Leib. Der Leib ist auch ein wichtiger Impuls, wo Gott zu mir spricht. Dann die Beziehungen. Darin sagt Gott, ob ich überhaupt hingabefähig bin oder nicht. Und die Arbeit. Es gibt Menschen, die verwechseln Spiritualität mit religiösem Narzissmus, dass sie nur um sich kreisen und es fließt aber nichts. Und das ist für mich ein wichtiges Kriterium. Spiritualität von unten ist ein anderer Begriff für das, was Benedikt Demut nennt, Humilitas, Mut hinabzusteigen in die eigene Wahrheit und dann mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen. Einige fragten Altvater Makarios: Wie müssen wir beten? Dieser antwortete: Es ist nicht nötig, viel zu reden, sondern ihr sollt die Hände ausstrecken und sprechen: Herr, wie du willst, und weißt, erbarme dich. Wenn aber eine Anfechtung kommt, dann, Herr, hilf. Er weiß, was wir brauchen. Dein Gebet muss ganz einfach sein. Streng dich also nicht an, viel zu sagen. Wenn du nach Worten suchst, wird dein Geist nur zerstreut. Ein Wort auf den Lippen des Zöllners versöhnte Gott. Eine vertrauensvolle Bitte war genug, um den Schächer zu retten. Redet man viel im Gebet, so belästigen allerlei zerstreuende Bilder den Geist, aber die Andacht geht verloren. Redet man aber wenig oder spricht nur ein Wort im Gebet, so bleibt der Geist gesammelt. In anderen Religionen heißt das Mantra, ein Vers, eine Formel, ein Meditationsimpuls, der sich bei ständiger Wiederholung unauslöschlich einprägt und den Menschen an die andere Welt bindet. Wenn sich der Mönch auf das Beten mit dem Herzen einlässt, braucht er nicht viele Worte und wird trotzdem dem Rat des Apostels Paulus gerecht: Betet ohne Unterlass. Das Geheimnis: Er lässt sein Herz beten. Er öffnet sich Gott so vertrauensvoll, dass es in ihm betet und er gar nicht mehr viel dazu tun muss. Er trägt alles, was ihm begegnet, Menschen, Pflichten, Sorgen vor Gott, und sein Alltag wird zum Gebet, ganz von selbst. Und auch darauf pochen die Wüstenmönche und Nonnen. Beten darf nie zum Vorwand werden, die anderen Menschen mit ihren Bedürfnissen und Nöten zu vergessen. Man erzählte, dass Altvater Johannes Kolobos einmal zu seinem älteren Bruder sagte: Ich will ohne Sorgen sein, so wie die Engel sorglos sind und nicht arbeiten, sondern unaufhörlich Gott dienen. Er legte sein Kleid ab und ging in die Wüste. Nachdem er eine Woche dort verbracht hatte, kehrte er zu seinem Bruder zurück. Als er an die Tür klopfte, erkannte ihn sein Bruder, bevor er öffnete, und sprach: Wer bist du? Er antwortete: Ich bin Johannes, dein Bruder. Der Bruder antwortete: Johannes ist ein Engel geworden und gehört nicht mehr zu den Menschen. Da flehte er ihn an und sagte: Ich bin es doch. Der andere aber öffnete ihm nicht, sondern ließ ihn bis zum Morgen in dieser unbequemen Lage. Erst dann öffnete er und sagte: Wenn du ein Mensch bist, dann musst du arbeiten, damit du deine Nahrung findest. Da bereute Johannes und sagte: Verzeih mir, Bruder.